Worte zu euch sprechen über großzügige Anbetung. I want to say a few words about extravagant worship. Vorab eine kurze Geschichte. I have a short story. Ein Wanderer, es ist vielleicht 100, 200, 300 Jahre vorher gewesen. It was about 200 years ago. Und dieser Wanderer kommt an einem Steinbruch vorbei. And a wanderer is going across a, an einem Steinbruch. A quarry. Und da arbeiten drei Arbeiter. And there are three workers working there. Sie klopfen Steine. They're beating rocks. Schwitzen, es ist eine harte Arbeit. They're sweating, it's very hard work. Und er fragt den Ersten. And he asks the first. Was tust du da? What are you doing? Und er schaut grimmig. And he looks very serious. Steine klopfen. Beating stones. Er geht zum Zweiten. Was tust du dort? He goes to the second worker. What are you doing? Er sagt, ich habe eine Familie. He says, I have a family. Viele Kinder. Many children. Die müssen ernährt werden. They have to be fed. Ich arbeite. I'm working. So geht er zum Dritten. Then he goes to the third. Was machst du? What are you doing? Und er schaut ihn an. And he looks at him. Also er strahlt diesen Wanderer an. And he's radiant. Und er schaut an dem Wanderer vorbei. And he looks beyond the wanderer. Ganz weit in die Ferne. He's looking past him into the distance. Und sagt voll Begeisterung. And he says, full of excitement. Ich baue einen Dom. I am building a cathedral. Ihr merkt den Unterschied zwischen den dreien. You see the difference between the three responses. So, wir wollen nicht nur Lobpreis machen. We don't only want to give worship to God. Wir wollen nicht nur Lieder singen. We don't want to just sing songs. Wir wollen wie der, der den Dom baute. We want to be like the one who knew he was building a cathedral. Mit dem, was wir tun, was wir können. With everything within us. Gott erreichen. Wir wollen weiter drüber hinausschauen über das, was. We want to see God. We want to see Him beyond what we can see by sight. Und über das, wo wir gerade drin stecken. And beyond what, where we are right now in our situations. So, wir dürfen Gott anbeten. We are permitted to worship God. Weil Jesus den Weg frei gemacht hat dazu. Because Jesus made the way free for us. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. We know the story of the prodigal son. Der vom Vater wegging. That went away from the father. All sein Erbe verprasste. He wasted all of his inheritance. Und dann zurückkommen will. And then he wanted to come back. Und er ist noch nicht am Vaterhaus angekommen. And he wasn't at the father's house yet. He dann was läuft, still a ways away. Dann läuft ihm der Vater schon entgegen. And while he was far off, his father ran to him. Und Jesus sagt mit dieser Geschichte, and Jesus says through this story, egal wie weit du weg warst, it doesn't matter how far away you've been, egal was du getan hast, it doesn't matter what you've done, so ist der Vater. This is the way the Father is. Er läuft dir mit offenen Armen entgegen. He runs to you with open arms. Und sollten wir nicht Sehnsucht haben, diesen Vater auch anzubeten? And shouldn't we have such a longing in us to worship this Father? Zu mir geht es darum, dass wir ein Herz bekommen, was wirklich so dieses Verlangen nach Anbetung hat. And I pray that each of us would get a heart that would have such a longing to worship this kind of a Father. Da gibt's ein Lied, das ist älter als die, die wir eben gesungen haben. There's a song that's older than the song we just sang. 2500 Jahre alt. 2500 years old. Von einer Lobpreisband. From a worship band. Die Korach-Brüder. It was called the Korah Brothers. Und sie haben dieses Lied geschrieben. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. And they wrote this song. How lovely are your dwelling places, O Lord of Hosts. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. My soul longs and faints for the living God. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. My body and my soul rejoice in the living God. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. The birds have found a house and the swallows a nest for their young. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Your altars, Lord of Hosts, my King and my God. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Happy are those who live in your house and who praise you always. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Happy are the people who live in your strength and go after you with all their hearts. Wenn sie durch dürres Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. When they go through a dry valley, it will become a spring to them. Und Frühregen hüllt es in Segen. And the early rains will bring the blessing. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. They go from strength to strength and see their God in Zion. So da kommt dieses Verlangen rüber. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, o Gott. And here is this longing. How lovely are your dwelling places, O Lord of hosts. Und da fällt mir Jesus ein, wie er sagte, ich gehe euch die Wohnung zubereiten. And it reminds me of Jesus when he said, I go and prepare a place for you. Oder wie er sagt, wer mich liebt, and he says, whoever loves me, und mein Wort hält, and keeps my word, den wird mein Vater lieben, my father will love them. Und ich und der Vater werden kommen, and I and my father will come, und Wohnung bei euch machen, and dwell among you. Ein Stück weiter heißt es, und ich sende euch den Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit lehrt und der bei euch ist als Tröster. And he also said that I send you the Holy Spirit, who will live with you and who will lead you into all truth. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Paul wrote, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Es ist nicht wunderbar, dass wir Orte der Anbetung sein dürfen? Isn't it amazing that we can be places of worship for the Tempel Lord? Des Heiligen Geistes. Temples of the Holy Spirit. Nicht Menschen, wo Jesus mal ab und zu vorbeikommt. Not people where Jesus drops by here and there. Sondern wo wir ihm Wohnrecht, Mietrecht geben. But where we have a right to live there. He has the right to live there and stay there. Du darfst in mir leben. You can live within me. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christ in us, the hope of glory. So danach verlangen wir doch. And to this we long. Da heißt es, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. My body and my soul rejoice in the living God. Lass mir ein paar Worte dazu sagen. Mein Leib, my body, verlangt danach, longs for this, Gott anzubeten. To praise and worship God. Egal wie unterschiedlich wir sind, it doesn't matter how different we are. Gott hat uns alle wunderbar geschaffen. God has created us wonderfully. Und wir dürfen, so wie wir sind und wie wir uns geben, Gott anbeten. And just as we are, we can worship God. Give him praise. So. Niemand muss mit erhobenen Händen Gott anbeten. You don't have to praise him with lifted hands. Aber wir dürfen das. But we can. Wir drücken etwas damit aus. We express something through this. Ich habe mal ein Pantomimenseminar besucht. One time I visited a pantomime seminar. Und da lernt man eine ganze Menge. And we learn a lot. Da gibt es hier ein Nervengeflecht, etwa hier so mitten in der Mitte von uns. Right here in our, near our stomachs, there's a what? Ein Nerv, Nervensolarplexus. There's the solar plexus. Und da findet viel von unseren Gefühlen statt. And here lies a lot of our emotions. Ich merke diese Nervosität, wenn ich hier vorne stehe, das merke ich hier. I feel this in my stomach. Ihr nicht, aber ich. Not here, but. Und das ist so, er hat uns da erklärt auf diesem Seminar, das ist wie ein Gummiball. And he said to us at the seminar, it's like a rubber ball. Und wir haben Übungen gemacht, wenn ich so mich dehne, and when I stretch, dann geht das auseinander. Then this ball gets bigger. Und wenn ich diese Haltung habe, dann geht es wieder zusammen. And when I go inside like this, then it just cramps. So, ich darf damit auch ausdrücken, meine Gefühle, meine Seele darf sich in meinem Körper ausdrücken. So when I lift my hands and raise them to God, I can express my emotions to him. Natürlich kann ich die Arme verschränken. Of course I can keep my arms crossed. Herr, du bist der Größte. Lord, you are the greatest. Ich drücke etwas ganz anderes damit aus. But I'm expressing something totally different with my body. Oder mit den Händen in der Tasche. Or with my hands in the pockets. Ich bin vollkommen offen für dich, Herr. Lord, I'm totally open to you. Ich kann meine Arme heben und sagen, Herr, hier bin ich. Or I can raise my arms to God and say, Lord, here am I. Ich kann auch meinen Kopf senken, sei mir armer Sünder gnädig. And I can also put my head down and say, Lord, be merciful to me. Das Wichtige, ich darf sein, wie ich bin und wie Gott mich geschaffen hat. The most important thing is to be just as I am and how God created me. So, mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. My body and my soul rejoice in the living God. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die loben dich immer da. Happy are those who dwell in your house and who praise you always. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Blessed are those who have you as their strength and who follow after you with all their hearts. So Seele, Herz, da ist unser innerer Mensch mit gemeint. Our souls, our hearts, this is our inner being. Paulus schreibt, niemand weiß, was im Menschen ist, außer dem Geist, dem Geist, dem menschlichen Geist. Also ich weiß, was in mir abläuft. Paul says that no one knows the spirit of man except the spirit of man that's in him. Und ich weiß um meine Kämpfe. And I know about my own struggles. Und ich weiß, dass ich auf Gott schauen muss, auf seine Stärke. And I know that I have to look to God and to his strength. So in unseren Herzen laufen diese Kämpfe ab. So in our heart these struggles and these battles are going on. Da vertraue ich Gott. Then I trust God. Da lese ich einen großartigen Vers in der Bibel. Then I read a great verse in the Bible. Und sage, das will ich umsetzen. And I say, this is what I want in my life. Und dann dazu hast du aber gar kein Geld. And then I don't have perhaps money. Und da kommen Sorgen. And then there's worries. Wir kennen das Bild vom vierfachen Acker. We know the story of the fourfold field. Genau. Und der gute Samen Gottes kommt hinein in unser Leben. The good seed of God comes into our lives. Und dann geht der Kampf los. Die Dornen, die Sorgen. And then the battle starts, the thorns, the worries. Das, was ich alles brauche und haben will. Everything that I want to have. So, da ist ein Kampffeld. So there's a battlefield. Auch wenn ich Gott anbeten möchte. Even when I want to praise and worship God. Was geht uns da alles manchmal durch den Kopf? What goes through our heads at times? Und geht in unseren Gefühlen ab. And what's happening in our emotions? Aber wir haben Gott als unsere Stärke. But we have the Lord as our strength. Und wir dürfen vertrauen, dass er uns durch seinen Heiligen Geist zu sich zieht, in seine Gegenwart. We can trust him to bring us into his presence through his Holy Spirit. Er, der in uns ist, der Heilige Geist, ist stärker als der in der Welt ist. He that is in us, the Holy Spirit, is stronger than he that is in the world. Und da überwinden wir auch alle Anfechtungen und Zweifel und alles, was sich in unserem Herzen abspielt. And through him we overcome the struggles and the attacks of the enemy. Und dann sind wir auch gerüstet für das dürre Tal. And then we are also equipped for the dry valleys. Ja, es ist, wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. When they go through the valley of tears, it will become a spring of blessing. Als wir als Familie losgegangen sind auf eine Mitarbeiterschule, As we went to a Christian workers training. Da hatten wir Kreativunterricht. We had creative lessons. Und wir sollten einen Psalm zeichnen. And we should draw a psalm. Und ich habe dieses Bild gemalt von einem dürren Tal. And I drew a picture of this dry valley. Und die Steine in diesem Tal, das waren die Buchstaben. And the stones in this valley, they were the letters. Wenn ich durchs dürre Tal ziehe, wird es mir zu einem Quellgrund. When I go through the valley of tears, it will become a well of a springing up well. Viele Jahre habe ich dieses Bild mir aufgehängt. For many years I had this picture hung up. Weil immer wieder werden wir durch solche Täler gehen. Because when we go through such valleys again and again. Für den einen sind es die Kinder, die in der Pubertät Schwierigkeiten machen. For some of it, it's our children who are going through puberty. Für andere sind es gesundheitliche Probleme. For others, it's health problems. Finanzielle Probleme. Financial problems. Beziehungsprobleme. Relational problems. Es gibt so viele Täler, durch die wir durchziehen. There are so many valleys that we go through. Aber wenn wir sehen, Gott ist unsere Stärke. But when we see that God is our strength. Und immer wieder auch dranbleiben, ihn anzubeten. And always continually worship him nevertheless. Dann wird dieses Tal zu einem Quellgrund. Then this valley will become a spring. So am Ende meines Bildes, was ich gemalt habe, da war ein Wasserfall. And at the end of my picture that I drew, there was a waterfall. Man schaute durch dieses Tal auf den Wasserfall. And you could see through this valley to the waterfall. So auf diesem Weg dahin, aber immer wieder merken wir im Alltag, wie wir gestärkt werden. And on this way in the valley, we're always reminded how he strengthens us. Wie in Anbetung Kraftquellen aufbrechen. And as we worship him, strength comes to us. Und auch heute Morgen dürfen wir Gott anbeten. And also this morning, we are free to worship him. Ich habe gesagt, wir sollen verschwenderisch anbeten. We should worship him extravagantly. Musste da an die Maria denken. I have to think of Mary, die zu Jesu Füßen gesessen ist. Who sat at Jesus' feet. Und Jesus sagte, du hast das bessere Teil erwählt. And Jesus said, you have chosen the better part. Und dann ist Jesus wieder weg. And then Jesus left. Und dann kommt das dürre Tal, der Bruder wird krank. And then the dry valley came, their brother became sick. Er stirbt. He dies. Jesus kommt nicht. Jesus doesn't come. Sie begraben ihn. They bury him. Und dann kommt Jesus doch noch. And then Jesus comes. Interessant ist, dass Martha diesmal Jesus entgegenläuft. Interesting that Martha goes to meet Jesus this time. Und Maria enttäuscht zu Hause bleibt. And Mary, because of disappointment, stays at home. Und erst Martha musste sie holen. Der Meister ruft dich, komm. And then Martha says to Mary, the master is calling you, come. Und dann erleben sie dieses fantastische, das wohl größte Wunder. And then they experience the most amazing miracle. 4 Tage tot der Lazarus und kommt raus aus dem Grab. Being dead 4 days, Lazarus rises from the dead. Und dann sitzen sie ein paar Tage später zusammen. And then they sit together a few days later. Jesus, die Jünger. Jesus, the disciples. Lazarus, Lazarus, Maria, Martha. Mary and Martha. Die Pharisäer hatten beschlossen, Jesus umzubringen, und irgendwo war es auch durchgesickert, verratet, wo dieser Jesus sich aufhält. And the Pharisees wanted to kill him, and he was betrayed where his location was. Eine bedrohliche Situation. It was a very threatening situation. Und dann holt die Maria ein Gefäß mit Narde heraus. And then Mary takes a box of expensive nard. Unverfälschte Narde heißt es da. It was pure nard. Nicht verdünnt. It was not thinned. Ich habe nachgeschaut, ihr könnt auch immer Internet-Narde bestellen. You can also order nard on the internet. Da nimmt man 5 Tropfen. You take 5 drops. Auf ein Ölfläschchen, 50 Milliliter. To a bottle of oil, 50 milliliters. Man verdünnt es. And you thin it. Und dann kann man es anwenden, sparsam. And then you can use it, sparingly. So, und Maria nimmt die 100-fache Menge. But Mary takes the 100 times the amount. So, Judas sagt, für das Geld hätte man den Armen helfen, Geld geben können, das hätte man verkaufen können. And Judas said, for all this money we could have fed the poor. Er denkt einfach effektiv, man tun könnte. He was thinking effectively what we could do with the money. Aber Maria ist verschwenderisch. But Mary just wasted it. Sie nimmt die ganze Menge. She takes the whole amount. 500 Gramm. 500 grams. Und salbt Jesu Füße. And anoints Jesus' feet. Welch eine Verschwendung. What a waste. Und Jesus sagt, lass es geschehen für den Tag meines Begräbnisses. And Jesus said, let it be, it is for the day of my burial. Ich habe nachgeschaut, Narde ist schmerzstillend. Nard takes away pain. Bringt Frieden und Beruhigung. It brings calm and peace. Und ist ein Gewächs, wo es heißt, es ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. And it's a plant that is between heaven and earth. So soll unser Lobpreis sein. And this is how our praise should be. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. This connection between heaven and earth. Frieden bringend. That brings peace. Beruhigend. That calms. Aber auch begeisternd, überschwänglich. But also that brings excitement, so, and that Jesus in abundance. Nimm alles, was ich habe. Jesus says, take everything that I have. So, wenn wir anbeten, dann einfach, Jesus, nimm alles. When we praise him, we say, Jesus, take everything I have. Ich möchte jetzt kurz beten und dann gehen wir weiter gemeinsam in diese Anbetung, und wir dürfen da einfach so vor Gott sein, alles, unser ganzes Herz gebend. Let's pray now, and then let's continue in worship, and we can give him all of who we are. Jesus, danke, dass wir es jetzt tun dürfen. Jesus, thank you that we can come before you. Du hast dich ganz hingegeben für uns. You gave yourself wholly for us. Wir sind jetzt vor dir, um dich anzubeten. And we are now before you to worship you. Du kennst unser Herz. You know our heart. Du hast uns angenommen. You have accepted us. Niemand, der zu dir kommt, wird zurückgestoßen. No one who comes to you will ever be cast away. In deiner Annahme. We are accepted in you. In deiner Geborgenheit. In your security. Dürfen wir jetzt vor dir sein und dir danken. We can be before you and we can thank you. Und wir wollen Wohnung sein für dich, für den Heiligen Geist. We want to be temples for you, for the Holy Spirit. Wir wollen weiterschauen bis in die Ewigkeit. We want to look beyond into eternity. Wo wir den Vater anbeten. Where we can worship the Father. Und wo du in Ewigkeit als Lamm Gottes verehrt wirst. Where you will be worshipped forever as the Lamb of God. Komm und leite uns in diese Anbetung. Come and lead us in this worship. Amen. Amen.